Am 12. August fand auf dem Erziehungsplatz vor den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Haesan, Bezirk Ryanggang, eine Veranstaltung zum Beginn der Exkursion der Abgeordneten der obersten Volksversammlung der DVRK zu den revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebirge Paektu statt. Vor dem Beginn der Veranstaltung legten die Parlamentarier an den Bronzestatuen der ehemaligen Staatsführer einen Blumenkorb und die Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Nach der Veranstaltung besichtigten die Exkursionsteilnehmer das Siegesdenkmal der Schlacht von Pozzonbo, das historische Revolutionsmuseum vom Bezirk Ryanggang, den Ehrenhain der Revolutionäre in Haesan und weitere.